There will come a time in your life when you will ask yourself a series of questions. Am I happy with who I am? Am I happy with who I am? Am I happy with the people around me? Am I happy with the people around me? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with what I'm doing? Das ganze Chaos live. Radio 100. Zeitreise in die Gegenöffentlichkeit. Von Katharina Döbler und Annette Schäfer. Radio 100. Jeden Abend von 19 bis 23 Uhr. KW 100,6 MHz. Radio 100. Wenn ich sagen müsste, was ich am tollsten finde, wäre es immer Radio wegen der Schnelligkeit. Weil du musst nichts gegenlesen lassen. Keiner kann mehr was rausschneiden, wenn es gesagt ist. Und es ist live, es ist schnell, es ist zackig, es ist spontan. Man muss nicht nur redegewandt sein, sondern vor allem sehr schlagfertig. Und das ist genau, wie ich bin. Und deshalb hat es mit mir und dem Radio auch sehr gut geklappt. Now? Yes, we have. I can give you Manuela. I would love to talk to Manuela. Okay, do it. Hello? Manuela. Yeah, hi. English. Hi. Yeah. Are we going to be translated? Yes, I think so. After you've said what we've asked you, we'll be translating it. Are we live on the air now? Or yeah, not? We're live. Okay. We're live. Huh? Ich bin Manuela Kai und hatte tatsächlich die beste Zeit meines Lebens durch Radio 100 bei Radio 100. Mein Name ist Hans-Peter Kuhn und ich habe bei Radio 100 die Audionauten gemacht, betreut, gesendet. Ich bin Sabine Warmann und bei Radio 100 habe ich noch den Spitznamen Bang getragen, Bang Warmann. Ich bin Frank Gescher und ich war früher Frank Zeimis. Frank Holzkamp, damals Sambi, heute Frank. Mein Name ist Geert Lovink. Und bin Medientheoretiker und Netzkritiker und Radiomacher. Das erste Studio bestand aus einer IKEA-Küche als Fundament. Dann hatten wir die Tonbandmaschinen in Küchenmöbel eingelassen und hatten einen Mischpult und zwei Plattenspieler. Das war's. Der Sender hat gestartet mit einem Song von den MC5 aus Detroit. Das war eine Rockband und der Song hieß Kick Out the Jams. In der Originalversion sangen sie Kick Out the Jams, Motherfuckers. Und in der zensierten Fassung mussten sie auf Zwang der Plattenfirma Kick Out the Jams, Brothers and Sisters draus machen. Wir haben natürlich die unzensierte gespielt. Das war der Auftakt des Programms und das ist symbolhaft, finde ich, sehr wichtig. Das war ein ganz raues, hartes Rockstück. Leider auch sehr mackermäßig aus heutiger Sicht. Aber das war der Schrei nach Rock'n'Roll, Leben, Freiheit, Sex, Drugs, alles. Kick out the jams, also ohne Rücksicht auf Verluste. Kick out the jams! I done kicked them out! In dem Sinne war es legal, illegal, scheißegal. Das war ja damals eine echte Sensation. Eine eigene, richtig gute Frequenz. Der offene Kanal, das hörte ja kein Mensch und da waren wir auch relativ alleine. Da konnte man zwar schneiden, Aufnahme und Moderation üben, aber da gab es kein Team. Und bei Radio 100, das klang wie ein gutes Projekt. Das war politisch, die wollten was. Da habe ich das Gefühl gehabt, da entsteht jetzt was, da will ich echt mitmachen. Das ist ja in einem völlig anderen Medienzeitalter gewesen. Das war eine Sensation. Dass ein linkes Radio den Zuschlag für eine Frequenz, wenn es auch nur erstmal 4 Stunden waren, das fand ich sehr, sehr interessant. Radio war in diesen Zeiten auf so einem Scheidepunkt, weil es gab die ersten digitale Versuche, nicht im Studio, aber bei der Herstellung schon. Sehr viele von uns hatten schon einen PC oder machten schon was darauf, es gab Synthesizer. Aber es war auch Radio, ne? Und das ist natürlich wichtig. Es gibt experimentelle Musik, die Geschichte davon ist bekannt, ne? Aber ja, es gibt nicht so viel experimentelles Radio. Radio ist doch sehr eigentlich traditionell geblieben. Aber damals, Ende der 80er, gab es diese einmalige Möglichkeit. Da tat sich ein Möglichkeitsraum auf. Und viele haben das eingesehen und haben gedacht, ja gut, das möchte ich auch. Da gab es dieses Window of Opportunity, wo auf einmal man eine Frequenz beantragen konnte. Das war ja eine historisch einmalige Situation. Das war ja so nicht geplant. Ja, und konnten dann in diesem Moment erkennen, hey, hier gibt es eine Chance, tatsächlich sozusagen aus dem Vollen schöpfen, weil wir einfach Vorarbeit geleistet hatten und im Thema waren und wussten auch so ungefähr, was wir wollten. So kam es zu Radio 100. Mai 1945. Berlin wird in 4 Sektoren aufgeteilt. August 1985, Berlin erhält einen 5. Sektor, die Audionauten. Radio im Audionauten-Sektor. Ich bin nicht zu Radio 100 gestoßen, sondern Radio 100 ist zu mir gekommen. Ich habe 1984 ein Hörspiel für den SFB gemacht. Und als wir fertig waren, haben wir den Redakteur zum Essen eingeladen. Und dann saßen wir so zusammen, das war im Herbst 1984, und haben so über Hörspiele sinniert. Und dann sagt er, ja, das wird wohl nicht mehr in der Zukunft so gehen, weil im nächsten Jahr 85 Privatfunk in Deutschland eingeführt. Und so, und dann habe ich gefragt, so in meiner Naivität, ja, und was macht man dagegen? Und er sagt, da kann man gar nichts gegen machen, da kann man nur mitmachen. Und dann habe ich gesagt, das ist was dran. Und dann habe ich mich gekümmert, habe geguckt, dann habe ich eine Lizenz beantragt. Dann habe ich das vergessen, habe gedacht, naja, immerhin, ich habe es probiert. Vierteljahr später kriege ich so einen Brief mit einer Nummer. Und da habe ich eine Lizenz gehabt. Für 1 Stunde Radio in der Woche. Für die Audionauten. Die Audionauten. Das Radio im autonomen Sektor. Wie jeden Donnerstag um diese Zeit auf Radio 100. Wegen der Digitalisierung in der Tontechnik droht eine ganze Spezies von Geräuschen auszusterben. Hören Sie aus diesem Anlass 25 Rauschen, ausgewählt von Hans-Peter Kuhn. 1. Stichflamme Gasbrenner mit Zünden. Fünf. Videospiel, Imitationsgeräusch, tobendes Massenpublikum. Acht. Telefon-Ferngesprächsleitung zu den Fidschi-Inseln. Neun. Walkie-Talkie, Sendestörungen. 13. Bierflasche wird geöffnet, Druck entweicht. Ich erinnere mich an den 1. Mai 87 natürlich. Wir hatten im März angefangen zu senden und der 1. Mai war ja gleich der, der dann am berüchtigsten wurde mit den Plünderungen und der Anarchiephase in Kreuzberg, wo die Polizei sich zurückgezogen hatte. 137 hat mit. Wie viele Störer sind denn da? Sind denn überhaupt Störer zu erkennen? Ja, verteilt 100 bis 150, aber alle unschlüssig. Ein, zwei Kamikaze, aber sonst keiner weiß, was er will. 81. 137 Hertz. Hier eine typische Eskalation. Ohne Sinn wird Tränengas abgeschossen. Kein Grund erkennbar. Wassermarsch ohne Sinn. Hier geht jetzt die Eskalation von Seiten der Polizei. Bitte PFDE sofort auffordern, diese Kräfte hier zurückzuziehen. Das ist eine sinnlose Provokation, nur durch Polizei. Die Polizei hat sich ja damals aufgeführt wie eine Besatzungsarmee. Ich hatte Angst vor denen, ich hatte wirklich Angst. Die haben die Leute geschlagen, die haben Tränengas in die Menge geschossen und das war am 1. Mai 87 auch so. Dann zog der schwarze Block über den Lausitzer Platz und dahinter die Polizei und die schoss dann die Tränengasgranaten in das Fest mit all den Familien und Kindern und türkischen Kids, die da rumliefen und so. Das war dann der berühmte 1. Mai, wo Radio 100 dann den Polizeifunkmitschnitt gesendet hatte. Strahlender Empfang. Reaktorminister Töpfer wurde bei seiner AKW-Besichtigungstour durch die DDR von AKW-Gegnerinnen und Gegnern empfangen. Die Menschen blockierten das im Bau befindliche Atomkraftwerk Stendal, das Töpfer am Mittag besichtigen wollte. Sie forderten den Minister und seine DDR-Gastgeber auf, sämtliche AKW-Ausbauten zu unterlassen. Die 5 im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke der DDR sollten sofort stillgelegt werden. Töpfer tat verständnisvoll. Er wolle bei seiner Visite lediglich die Standards der DDR-AKWs kennenlernen. Die BRD-Wirtschaft erhofft sich aus der Nachrüstung der Kraftwerke auf bundesdeutsches Niveau Millionengeschäfte. Wie jung wir natürlich waren und mit welchem Ernst wir anderen die Welt erklärt haben, das fand ich schon bemerkenswert, mit welcher Sicherheit ich so die Welt in dies und jenes einteile. Das würde ich, glaube ich, heute nicht mehr so machen. Ich bin ja gebürtige West-Berlinerin. Ich war 1987, als Radio 100 losging, 22 und hatte wenig Ahnung und hatte auch noch nicht den konkreten Wunsch, Journalistin zu werden. Ich fand aber Radio machen einfach toll. Und ich wollte immer irgendwas für Lesben und Schwule machen. Und ich hatte wenig Lust zu studieren, obwohl ich ja in Publizistik eingeschrieben war. Aber das brachte natürlich auch den Vorteil, dass man so Studentenjobs machen konnte, für die man eben keine Steuern zahlen musste. Und ich war halt Museumswärterin in der Berlinischen Galerie im Martin-Gropius-Bau. Meine Leidenschaft galt aber vom ersten Tag an diesem Radio. Ich war 25. Ich kam eben aus der Häuserbewegung, aus dem Häuserkampf. Ich war auf der Suche für mich selbst, also ich wusste, ich wollte immer irgendwas journalistisch machen. Und ich war nicht so furchtbar unter Druck, was Geld verdienen betrifft, weil ich als Handwerker damals ganz gut verdient habe. Und konnte mir dann sozusagen erlauben, sehr viel Zeit in diese Geschichte zu stecken. Also hatte einfach das große Privileg, sehr über mich verfügen zu können. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen studiert, aber wie gesagt, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ob es nicht später war. Na, ich war 25 und ich kam aus der Hamburger Punk-Szene. Das heißt, links und mit Sympathie für anarchische Gedanken. Als ich ankam, also 82 bin ich nach Berlin gekommen, war das erste ein Uni-Streik. Die ganze Stimmung, in die man hier reinkam, in diesem grässlichen, ollen, kleinen, grauen West-Berlin, die war ja schon politisiert, so habe ich es empfunden. Und das wollte ich ja, deswegen bin ich auch hergekommen. Wer war ich damals? Niemand. Ein Anfang 20-jähriger Homosexueller, aus der Provinz kommender, sex-crazed Jurastudent. Und dieses sex-crazed ist wichtig, weil es über die Szene kam. Funk, Funk, Funk, wir hören so gerne Tuntelfunk. Wir waren die Chaoten, wir waren die Verbrecher. Und deswegen mussten die Konservativen auf der Frequenz zum Ende ihres Programms die Nationalhymne spielen. Und wir sind also die vaterlandslosen Gesellen sozusagen. Da habe ich mir überlegt, wie startet man dann unser Programm am besten? Dann säubern wir doch mal die Frequenz. Ich hatte da die Idee, eben eine Klospülung zu nehmen. Meine Großmutter hatte sowas in ihrer Hamburger Altbauwohnung. Und ich habe genauso eine gefunden, und zwar in der Potsdamer Straße 130, in dem besetzten Haus. Die hatten schon ein bisschen renoviert, aber sie hatten diese Klospülung, einen Kettenzug an einer unter der Decke hängenden Spülung. Und die macht so Radonk. Ganz klasse. Stand, sister, little sister. Take it easy, going to love me. No need to change me, cause nothing's gonna save me. You can always try to get me. I give you one, you give me more. Ich habe immer sehr stark den Wunsch gehabt, Sachen dann zu machen, statt mich ihnen akademisch zu nähern. Ja, also ich habe dann auch mein Publizistikstudium relativ schnell dann auch wieder zur Seite gelegt, weil ich halt gesagt habe, ich will das machen, ich will das nicht lernen, ich will das einfach tun. Und dieses Just Do It ist natürlich das Moment auch gewesen bei Radio 100. Ja, und eine wunderbare Spielwiese und auch Notwendigkeit, Dinge eben einfach zu tun, von denen man nicht wusste, kann man die, kriegt man das hin? Und wir waren ja verblüfft, wie viel dann doch ging, also und auch in welcher Qualität. Das hatte natürlich auch seine Grenzen, also es hatte auch einen gewissen Größenwahn, glaube ich, zur Folge, auch durchaus bei mir persönlich. Aber das ist halt auch der Schwung der Jugend, das darf man sich in dem Alter einfach leisten, finde ich. Ja. Zu sagen, ich habe hier einen Baum ausgerissen, also kann ich alle anderen auch noch ausreißen. 3,5 bis 4 Jahre war ich dabei. Die Möglichkeiten habe ich dann ja erst gesehen, als ich dahin kam. Ich hatte ja keinen fertigen Plan, als ich dahin kam. Hatte ja keiner vermutlich. Wir haben ja alles gelernt da. Das war total interessant, als wir dann auf die Öffentlich-Rechtlichen stießen später. Wir konnten ja alles. Ich bin später zum SFB gegangen, weil ich unbedingt Geld brauchte. Da durfte man die Technik nicht anfassen, da durfte man nicht schneiden. Da haben die nicht selber das Studio bedient. Wir konnten das alles. Und das alles Learning by Doing, das hat natürlich einen irren Spaß gemacht. Beim nächsten Ton ist es. Lalala, lalam, pam, pam, pam. Lalala, lalam, pam, pam, pam. Dafür wissen Sie aber ganz genau, wie man in die Charts kommt. Oder weiß, nee. Dazu möchte ich noch mal ein bisschen zitieren aus Ihrem Buch. Du darfst das nicht so weit rüberziehen, weil ich kann nicht, also ich schiele nur begrenzt. Oh, scheiße. Lalala, lalam. Reicht das? Läuft es? Oh, es läuft schon. Scheiße. Einige Minuten lang erfüllten die sanften Klänge des Richard Carr von Sweling den Raum. Als die letzten Töne verklungen waren, nahmen die Leichenträger ihre Plätze ein. Entgegen dem herkömmlichen Brauch waren es keine geschulten Fachkräfte, sondern Freunde der Familie Jans. Als sie sich vorbeugten und die Griffe fassten, breitete sich eine atemlose Stille aus, gefolgt von dem entsetzlich lauten Geklapper mehrerer Bleistifte, die aus einer Manteltasche glitten und auf den Steinboden fielen. Es dauerte einige Sekunden, bis sie aufgehoben waren. Das Ziel war zu senden und ich glaube eigentlich die Experimente, die waren viel wichtiger und nicht so sehr die Infrastruktur. Es ging eigentlich sehr um Inhalte und um die Szene. Es war eine richtige Bewegung und man hat auch einen direkten Austausch mit der Zuhörerschaft. Schönen guten Abend. Hier spricht der automatische Anrufbeantworter von Radio 100. Das Studio ist zurzeit besetzt. Bitte schalten Sie nicht ab, da Sie uns schon aber parat haben. Aus besonderem Anlass hören Sie eine Sondersendung von Radio 100. Das Studio ist zurzeit besetzt. Das Studio ist zurzeit besetzt. Das Studio ist zurzeit besetzt. Das Studio ist zurzeit besetzt. Das Studio ist zurzeit besetzt. You don't know you, but I know that's you. That's you. Come alive in the nighttime. She just waiting on the right one. Black cars and white lines. Girl, don't let no nigga tell you. Nope. She on top of the world now. We gonna do it to the red light. What that mean? No turn down. So chaotisch, wie man vielleicht glaubt, war's gar nicht. Die wesentlichen Dinge haben funktioniert, die unwesentlichen überhaupt nicht. Also so Dinge wie es gab nie Klopapier und es gab nie saubere Kaffeetassen. Das Drumherum war der Horror. Wir hatten ja dieses große Klo, wir hatten ja keine richtige Küche da irgendwie und da standen ja die ganzen Kaffeetassen und dieser schlimme Sandino-Dröhnungskaffee, der 3 Stunden auf so einer Wärmeplatte stand, wo hier die Magensäure, wirklich aus den Ohren kam, ja, und dann wurde geraucht wie doof und also die Bedingungen, niemand hatte ja einen eigenen Schreibtisch, man fand sein Zeug nie wieder, was du nicht am Körper trugst, war sofort weg, also das war das Chaos. Ich könnte mich heute noch kaputt lachen, Es gab ja keine richtigen Strukturen, es gab so informelle Hierarchien, aber keine formalen. Und das führte dann zu Dingen wie zum Beispiel, das, wenn man dann montags zur Tür reinkam, dann lag eine riesige Schlange von Tickerpapier, das war ja alles analog noch. Der Ticker zeichnete die Nachrichten auf, das wurde ausgedruckt und dann lag der ganze Flur voll mit dieser Tickerschlange. Man kam zur Tür rein montag früh, hat das abgerissen und weggeschmissen. Es hat einfach keiner Bock gehabt, am Wochenende Nachrichten zu machen. Das ist ja genau das Dilemma damals gewesen, dass es die öffentlich-rechtlichen Anstalten gab. Die waren nur bedingt offen. Ich wollte einfach selber produzieren, einfach um diese Freiheit zu haben. Ich kann nicht morgens um 9 kommen und um 15 Uhr oder 17 Uhr gehen und in der Zeit kreativ sein, sondern ich bin dann kreativ, wenn ich kreativ bin. Und das ist manchmal eben auch nachts. Insofern war das natürlich eine tolle Gelegenheit, sowas einfach irgendwie frei zu machen und unabhängig und eben auch mit diesem Spielraum, also dass man auch wirklich machen kann, was man will. Die Audionauten. Liebe Landsleute, für mich ist das wichtigste Ereignis dieses Jahres zum ersten Mal in der Geschichte geht ein Jahr zu Ende. Das habe ich Ihnen nach meiner Wahl zum Bundeskanzler versprochen. Natürlich müssen diesem ersten Schritt weitere Schritte folgen. Dies ist entscheidend für die Kultur eines Landes. Niemand ist im Grundgesetz verankert. Es schmerzt uns alle. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein aufgeschlossenes Miteinander brauchen wir überall in der Gesellschaft. Auf allen Gebieten müssen wir nach sachgerechten und menschlich vertretbaren Lösungen suchen. Morgen, liebe Landsleute, wir haben Grund, wenn auch nicht kurzfristig. Entscheidend ist, dass wir die innere Kraft aufbringen, Ja zu sagen, glückbringendes Jahr 1986, 1987, 1988. Meine Damen und Herren, zum Jahreswechsel sprach Bundeskanzler Helmut Kohl. Eine Sendung haben wir über Angst gemacht. An dieser Grenze zwischen Kreuzberg und Schönebeck, da haben wir uns in irgendeinen Tunnel gestellt und haben da geschrien und haben das aufgenommen. Wir haben nach unheimlichen Geräuschen gesucht, die eben sowas vermitteln, so Angst. Und das war auch eine ziemlich intensive Sendung dann am Ende. Primetime. Denn Verbrechen lohnt sich. Wir haben ja so Sachen gemacht wie auch so Telefonkonzerte oder sowas, ne, dass man, also einer in New York war, einer in, weiß ich nicht mehr, München oder was war es, und einer in Berlin, und dann haben die zusammen musiziert übers Telefon, was natürlich damals noch ziemlich miese war von der Qualität, weil das ja nicht irgendwie internetmäßig war, sondern echte Telefonleitung, ja, analog. Wir haben ja eigene Hörspiele produziert. Und die sind so zum Brüllen komisch. Wir haben wirklich nachts im Studio ein Hörspiel gemacht, wo sich Cowgirls auf irgendeiner Ranch begegnen. Und werde nie vergessen, irgendjemand rollt im Stroh rum. Und dann haben wir alle Bandreste aus dem Papierkorb auf den Fußboden geschüttet. Und ich meine, Angela Gobelin hat sich dann auf dem Fußboden durch diese Bandreste gerollt und wir haben das mit dem Mikro aufgenommen und das sollte dann klingen wie ein Cowgirl, was im Stroh liegt. Wir haben Tränen gelacht. Was lachst du denn so doof? Wie, mach mal ein wohliges Geräusch. Das war doch schön. Das fand's so gut, ja? Das war in die richtige Richtung. So ein befreites Seufzen, ja? Seufzen, ein befreites, entlastetes Seufzen und nach Möglichkeit nicht zweideutig. Ich sehe jetzt immer noch die unverwüstliche Manuela Kai. Und denke immer noch, ich liebe sie heiß und innig, weil man natürlich von der schwul-lesbischen Redaktion total viel gelernt hat. Da gab es dann so ab und an so kleine Aktionen, dass also aus der Warte von Frauen berichtet werden sollte. Da bin ich ins Rathaus Schöneberg, da gab es die allfällige Senatspressekonferenz und dann habe ich eben nur darüber berichtet, wie die männlichen Senatoren, was die anhaben, wie die rüberkommen emotional. Die große Qualität war unsere Leidenschaft, dass wir uns überhaupt nicht darum geschert haben, um Quoten, um Konventionen. Die Polizei hat nicht nur Ärger mit Besetzern, die in ihren Häusern nur unbrauchbares Zeug gelagert haben und dadurch der Lohn der Räumung ein einziger Hohn ist. Auch aus den eigenen Reihen verspüren die kleinen Beamten scharfen Gegenwind. Arbeitsplätze sind massiv gefährdet. In den Führungsgremien der Polizeidirektion plant man bei künftigen Häuserräumungen Asylanten einzusetzen. An vorderster Front sollen Asylanten die Häuser stürmen. Klar, dass dabei Arbeitsplätze vernichtet werden. Heute Morgen war ein Mitglied der Polizeigewerkschaft bei uns im Studio, um auszupacken. Er war allerdings nur bereit, mit verstellter Stimme zu reden. Diesem Wunsch sind wir selbstverständlich nachgekommen. Ja, erstmal guten Abend. Ich freue mich auch, in dieser Sendung hier auftreten zu dürfen. Es ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Das Verrückte ist ja durch diese Nicht-Hierarchie. Ich glaube, niemand hatte den kompletten Überblick, wann, wie, was passiert ist und gesendet wurde. Ich saß streckenweise in diesem rein weiblich besetzten Aufsichtsrat, der also sowas von chaotisch war. Ich fand es natürlich eine super Idee, sowas zu machen. Das ist selbst heute noch eine radikale Idee. Aber wir hatten keinerlei Struktur. Wir wussten überhaupt nicht, wo wir hin wollen. Und wir hatten diesen mega Druck, okay, jetzt ist es ein rein weiblicher Aufsichtsrat, jetzt müssen wir auch gut sein, wie es eben so ist, wenn Frauen eine Position haben. Standen wir wahnsinnig unter Druck, uns jetzt beweisen zu müssen. Und das hat nicht so gut geklappt, weil wir überhaupt nicht wussten, was unsere Aufgabe eigentlich ist, außer nach außen zu repräsentieren. Dieses tolle Radioprojekt hat einen rein weiblichen Aufsichtsrat. Die Aufsicht über das, was wir da beaufsichtigen sollten, fand eigentlich nicht statt. Dazu müssten ja Strukturen da sein, die es erlauben, nach außen als eines zu erscheinen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr in der Lage gewesen wären, uns steuernde Strukturen selbst zu geben. Das ist nie gelungen. Und vermutlich auch einer der Gründe, warum das mit dem Radio auf die Dauer auch nicht funktioniert hat. Also im Tagesbetrieb brauchst du eine entscheidende Instanz und nicht ein Plenum, was dann sich für 2 Stunden zur Beratung zurückzieht, ist jedenfalls meine Erfahrung. Manchmal hat mich dieser Ton, der dann auf diesen grausamen Gesamtplenar herrschte, wirklich doch umgehauen. Diese Plena und Vollversammlungen, Redaktionskonferenzen und, haben zu einer tiefen, tiefen Abneigung gegen jede Art von Besprechungen in meinem Leben geführt. Und das empfand ich als extrem belastend bis zu einem Punkt, wo ich es am Ende wirklich als Befreiung empfunden habe, als das mal vorbei war. Also das ist mir richtig an die Nieren gegangen, weil ich das Gefühl hatte, es etabliert auch eine informelle Hierarchie, die ich irgendwann auch nicht mehr durchschaut habe. Also auch das wieder eine gewisse Parallele zu dem, was in linken Strukturen gerne passiert. Ne? Dass natürlich bei aller Selbstverwaltung sich dann eben doch die durchsetzen, die sich in gewissen Formen von Netzwerken und Seilschaften zu bewegen wissen. Und das fand ich irgendwie schade und war dann auch Teil solcher Seilschaften, fand das aber irgendwie ganz doof. Also ich hätte lieber gehabt, wir wählen uns unseren Chef selber und wenn der scheiße ist, dann wählen wir uns einen neuen und zwischendrin darf der dann mal Chef sein. Als er einmal mit sich selbst zu Rate ging, als er sich die Frage stellte, welches Gefühl es eigentlich vermittle, einen eigenen Radiosender zu betreiben, gab sich Bloomsbury absolut wahrheitsgemäß die Antwort, es vermittle ein feines Gefühl. Womit ich ein Problem gehabt habe, dass es ganz sicher ist, dass da einige Sachen einfach überhaupt nicht verstanden worden sind. Und das fand ich schon schwierig, was Geld angeht. Also das, ich meine, ich bin auch kein Wirtschaftsmensch, aber ich weiß, dass ich nicht mehr Geld ausgeben kann, als ich einnehme. Und dass man halt eben auch Geld einnehmen muss. Und da gab es irgendwie ein Missverständnis. Das war doch teuer, diese Sache damals. Also das ist ja heute, ist ja nicht mehr zu vergleichen. Aber wir mussten für den Sender bezahlen, diese Antenne oben auf dem Postamt, das kostete ja richtig Geld. Und damals mussten wir doch diese Studergeräte kaufen, die einfach schweineteuer waren. Dieses Mischpult hat 30.000, 40.000 Euro, glaube ich, gekostet. Aber D-Mark war es ja nicht Euro, aber so richtige Summen. Ich habe in Erinnerung, dass es was wie 500.000 im Jahr war, was wir gebraucht haben. Ich habe auch nie so richtig durchblickt, was so eine GmbH-Struktur eigentlich beinhaltet und wer da das Sagen hat. Und ich, wie viele andere, wir wollten Radio machen, wir wollten Inhalte machen, wir wollten politische Arbeit machen und dachten, mit Geld und so Strukturen, das machen mal die anderen, da halten wir uns mal raus. Das war ein schlimmer Fehler. Ja, also wenn ihr mich danach fragt, was unsäglich war, dann war das diese Debatte um die Werbung. Ja, Werbung, ja, wenn es denn sein muss, Werbung, okay. Also das war schon mal ein ganz schwerer Kompromiss überhaupt, über Werbung geredet. Und dann durfte die Werbung nicht sexistisch sein und ich war nicht militaristisch natürlich. Und dieses absolute Unverständnis, dass das gar nicht so funktioniert, sondern dass man nicht sagt, ich will diese Werbung, die Werbung, sondern dass man diese Nielsen-Zahlen braucht, wie viele Hörer man hat und dann kriegt man Werbung, wenn man Glück hat. Feuer und Flamme, die alternative Feuerbestattung in Berlin. Wir bringen euch unter die Erde, pulverisiert oder auch ganz. Ob indisch, thailändisch, ob Totemzauber oder Voodoo-Priester oder schlicht mit einem Popen. Machen wir alles. Feuer und Flamme. Es war so, dass wir, als wir auf die 24 Stunden gekommen sind, ja einen Sender verdrängt haben. Radio 100 hatte 6 Stunden und dann gab es 18 Stunden drumherum einen Sender, dessen Name mir nicht mehr kommt. Der aber jedenfalls vom Axel Springer Verlag finanziert war, saß am Kudamm. Und der dann irgendwann seinen Geschäftsbetrieb eingestellt hat, einfach weil sie keine Hörer gefunden haben, jedenfalls nicht im ausreichenden Maße. Da saßen schon so die richtigen Profis in den richtigen Studios am Kudamm. Das ist für unsere Maßstäbe unglaublich viel Geld ausgebaut. Und nachdem die den Geschäftsbetrieb eingestellt haben, wurde die Frequenz neu ausgeschrieben und wir bekamen diese 24 Stunden. Und dann haben wir parallel angefangen zu überlegen, wie kommen wir jetzt an diese Studios ran? Und haben tatsächlich über Umwege, die auch noch die nächsten 30 Jahre, glaube ich, nicht erzählfähig sind, ist tatsächlich gelungen, dem Axel Springer Verlag ein Angebot zu machen für dieses Studio, das daraus bestand, die Technik zu übernehmen, aber auch das Studio zurückzubauen. Und hatten vorher aber schon intern die eine Hälfte des Studios verkauft, um die andere als Radio 100 behalten zu können. Also das war sozusagen der Balanceakt und sozusagen auch das Piratenstück an der ganzen Geschichte. Also wir haben gewissermaßen das Geld, was wir brauchten, um die Studios zu kaufen, dadurch verdient, dass wir sie gekauft haben, mit geliehenem Geld. Ich durfte natürlich den Springer-Leuten gegenüber aber nicht offenbaren, dass ich zur Radio 100 gehöre. Also wir hatten das so eingefädelt, dass dieser Käufer neutral aussehen sollte. Weil uns klar war, wenn wir da als Radio 100 auftreten, dann werden die Springer-Leute sauer und verkaufen uns das nicht. Mein Computer ist ein guter. Da-da. Seit mein Ola Acker den Code der Deutschen Bank geknackt hat, kann er in Champagner baden. Uns geht's glänzend. Der Zukunft eine Chance geben. Computerstudio Schlichting, Katzbachstraße 8. Die etwas andere Computerei. Ich würde behaupten, dass Radio 100 damals eigentlich schon richtig sich etabliert hat und die Zähne und die Programme und der Ablauf lag damals eigentlich schon ein bisschen fest. Mir kam das damals schon sehr, sehr professionell vor. Hm? Im Vergleich zu Amsterdam war das eigentlich schon für uns unglaublich vorangeschritten, weil es gab journalistische Ideen zum Beispiel, ne? Über Inhalte, Berichterstattung und so Sachen. Dass es bestimmte Nachrichtensendungen gab, dass es Leute gab, die sich darum kümmerten. Ne? Für uns war das viel zu organisiert. Journalismus, das heißt, irgendwo hinzugehen, wo andere Leute nicht sind und Sachen zu sehen oder zu hören oder rauszufinden. Man kann das ja auch investigativ machen. Und diese Sachen, die man erfährt, den anderen Menschen zu erzählen, verlässlich und mit diesem blöden Wort wahr. Wir können ja gleich weiter telefonieren. Kann ich da mal den Grund erfragen? Ja, mein Name ist Backhoff, der Grund ist, weil Sie sich hier unmittelbar hinter der Polizeikette aufhalten und ich hier feststellen möchte, welche Absichten Sie haben. Sie gerade ja einen Presseausweis. Ich notiere mir jetzt Ihre Personalien. Sie können das Ding ruhig mal von meiner Nase ein bisschen weg. Was ist denn daran verdächtig, sich direkt hinter der Polizeikette aufzuhalten? Hier sind ja überall Polizeiketten. Ja. Man kann sich hier nur hinter einer Polizeikette aufhalten. Wo soll ich mich denn sonst aufhalten? Können Sie das mal begründen? Jetzt schreibe ich, ja? Tun Sie das Ding jetzt im Moment mal weg. Dann geben Sie mir bitte erstmal Ihre Dienstnummer. Das können Sie da kriegen. Das ist hier ein gefährdeter Ort. Da haben wir die. Die Frage geht hier von innen aus, meiner Meinung nach. Ja, aber da haben Sie uns doch zu schützen und nicht unsere Personalien aufzunehmen. Ja, grundsätzlich ist das wohl richtig. Nur wir gehen davon aus, dass Sie irgendwelche Maßnahmen einleiten, um gegen die Polizei vorzugehen. Ach so, richtig. Und wie kommen Sie auf diesen Verdacht? Weil Sie, dass die Telefonate geführt haben, um offensichtlich... Ich würde gar nicht sagen, dass alle unbedingt Profis werden wollten, aber das Unberechenbare war irgendwann nicht mehr wirklich, ich will nicht sagen gewünscht, aber nicht mehr sozusagen als Leitbild nicht mehr so im Raum. Und als die Sendeausweitung kam, wurde krampfhaft gesucht nach Leuten, die Sendung übernehmen. Plötzlich hatte jeder eine eigene Sendung oder mehrere. Und das erinnere ich am stärksten, weil das so eine ganz massive Überforderung war. Ich glaube auch wirklich von allen. Ich war jeden Tag da am Ende dann, als wir diese 24 Stunden hatten. Ich habe alles gemacht, wie die anderen auch. Redaktion und Musikauswahl und eigene Sendungen und. Und am Ende war ich dann pleite, mein Studium lag brach. Ich wohnte in einer verwahrlosten Wohnung, wo es Ratten gab. Ich hatte stapelweise Rechnungen auf dem Schreibtisch und da konnte ich dann nicht mehr. Wenn ihr Samstag wieder euer letztes Geld versauft, geht doch ins Panama. In den Intertank. Ins Madonna. Oder ins Wiener Blut. Oder in alle zusammen. Aber der Reihe nach. Wer sich in diesen Kneipen so richtig die Kanne gibt, tut das für einen guten Zweck. Denn die Knete kriegt... Radio 100. Man hat mich eigentlich intern viel zu viele Sachen machen lassen, die ich nicht konnte. Viel zu viele Sachen, wo viel mehr, wenn man es professionell hätte machen wollen, viel mehr Kontrolle hätte sein müssen. Das war wirklich eine ständige Diskussion für alle, die diesen Verein kennen von innen, dass immer wieder Diskussionen geführt würden über Professionalisierung. Einerseits, wir müssen technisch besser werden und unsere Kompetenz muss höher werden. Und dann andererseits immer das Gegenargument dazu, wir schleifen uns die Kanten ab, wir sind nicht mehr authentisch, wir sind nicht mehr bei den Leuten, wir sind nicht mehr bei unseren politischen Vorstellungen, wenn wir uns professionalisieren. Das war die beste und radikalste Journalistenschule, die es, glaube ich, in Deutschland jemals gab. Wir hatten intern genau die gleichen Auseinandersetzungen, die ich dann später auch im Öffentlich-Rechtlichen kennengelernt habe, zwischen Wort- und Musikredaktion. Die Wortleute, also vor allen Dingen die Politmacker, wie wir sie damals schon nannten, die hielten sich ja für das Salz der Erde. Und das andere war eben Musik zwischen den wichtigen Beiträgen, die sie da gemacht haben. Und das wurde weder wertgeschätzt noch groß gesehen. Ich fand die Musik gut. Ja, damals war das eine Sensation, dass sowas überhaupt so massiv im Radio gespielt worden ist. Ja. Ich habe ja auch mal nachrecherchiert, wie viele von diesen Bands es noch gibt. Es ist echt enorm, wie viele die 30 Jahre weitergemacht haben. 4.08 Uhr, guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist Radio 100 mit Sondermeldungen. Wie uns aus gut informierten Kreisen zugetragen wurde, handelt es sich bei dem Virus, das den Plattenschwund bei Radio 100 verursacht hat, um einen schwer bekämpfbaren Virus. Leider sind wir angewiesen auf Informationen, die nicht ganz astrein sind, und insofern schließen wir unsere Sondermeldung mit der Neuigkeit, dass der Plattenschwund-Virus jetzt exzellent nachweisbar ist. Unter einem Mikroskop, einem Elektronenmikroskop, das insgesamt 12.000 Milliarden Dollar kostet. Dieses können wir uns leider nicht leisten und deshalb können wir den Plattenvirus nicht nachweisen. Resume. Calculating route. Dass das ein Experiment aus der Zeit auch war, also ganz klar die Möglichkeit, überhaupt einen privaten Sender zu haben, das ist wie der Mauerfall, plötzlich sind Dinge möglich. Und dann irgendwie versandet das dann auch wieder. Nach dem Mauerfall war jede zweite Ruine war irgendwie eine Bar. Und das verschwindet dann irgendwann wieder, weil dann die Gesetzlichkeiten kommen und die Steuern gezahlt werden müssen. Also gesagt. Und dann hören die Dinge wieder auf. Das ist, glaube ich, normal. Das ist immer so. Und das ist natürlich so ein kleines bisschen so gelebte Anarchie für einen Moment. Das ist ja ganz schön. Ich hatte so ein relativ zentrales Erlebnis in der Nacht der Maueröffnung. Da bin ich relativ früh auf den Trichter gekommen, da könnte was sein, und bin mit dem Auto losgefahren und Aufnahmegerät, muss ich dazu sagen, um zu gucken, was an den verschiedenen Westberliner Kontrollpunkten passiert, und bin dann zu einem ganz frühen Zeitpunkt an der Bernauer Straße gewesen, als die Tore aufgingen. Mir kamen die Trabis entgegen und die Leute entgegengelaufen. Und dann hatte ich natürlich mein Aufnahmegerät dabei und dann habe ich gemerkt, ich will das gar nicht anmachen. Also ich will diesen Moment erleben, ich will da nicht drüber berichten. Am 17. November 1989 hatten wir eine große Eldoradio-Lesbenparty hier im Mehringhof organisiert. Und natürlich organisiert war das vor dem Mauerfall. Und auf einmal kamen ja Hunderte von Ostlesben, die wie wild geworden endlich mal mit den Westleuten feiern wollten. Und die wussten alle von dieser Party, weil die alle Eldoradio hörten. Wir hatten das eigentlich auch gemacht zur Finanzierung vom Programm und so. Und dann haben wir gesagt, was nehmen wir denn jetzt Eintritt? Und überhaupt, die haben ja nur Ostgeld. Und das war im Ex im Mehringhof und haben mit denen gesprochen. Und haben gesagt, sag mal, wir rechnen mit einigen Gästen aus dem Osten. Dürfen die dann auch ein Ostgeld bezahlen? Sonst können die ja nicht mitfeiern und so. Dann haben die natürlich gesagt, ja klar, machen wir einfach. Ja, und dann kam echt, ich glaube, also bestimmt 300 Mädels aus Ost-Berlin. Und dann hatten wir Hunderte von Ostmark hinterher, die wir überhaupt nicht wussten, wie wir die ausgeben sollten. Am Dienstag, den 23.01., gibt es auf Radio 100 eine Premiere. Eine Funkbrücke zwischen West-Berlin und Berlin-Hauptstadt. Radio 100 und DT64 treffen sich im beiderseitigen Funkverkehr. Zwischen 10 und 12 Uhr ist das Jugendradio DT64 live zu Gast auf dieser Frequenz. Und umgekehrt, zur gleichen Zeit und gleich nebenan berichtet Radio 100 auf der Welle des Jugendradios von unserer Seite des Äther-Dschungels. DT64 nach der Wende, das bedeutet Perestroika und Rockmusik, Wendehälse im Funk, Wiedervereinigung, Konföderation und welche Rolle die Medien dabei spielen. Was sagt DT64 dazu und was ist eure Meinung? Mischt euch ein in die Funkbrücke, ruft an und fragt nach. Das Jugendradio DT64 stellt sich euren Fragen. Diese Form von Kollektivität, die es damals gab, ja, eigentlich vermisst das Internet im Moment diese Dimension. Damals, auch bei Radio 100, gab es schon eine sehr, sehr große Autonomie von den einzelnen Radiomachern. Und die einzelnen Programmer, die hatten wirklich eine eigene Signatur und alles, ja. Aber es gab auch was Gemeinsames darüber hinaus. Und wir müssen diskutieren, wie wir in der heutigen Medienlandschaft mit den Plattformen neue Formen von Gemeinsamkeit herstellen. Die Digitalisierung hat alles weggeblasen. Das ist alles weg. Get with the sick, get with the sick, get with the program. Wir mussten uns ja zusammenraufen, um diese Lizenz zu kriegen und diese 24 Stunden zu füllen. Und dieses Müssen gibt es heute nicht mehr. Also heute ist die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich mache das alleine. Ich muss mich gar nicht mehr abstimmen. Ich richte mich in irgendeiner Form von Nische ein. Natürlich sehr viel einfacher. Was einem auf der einen Seite diese langwierigen Diskussionen erspart, auf der anderen Seite natürlich aber auch dazu führt, dass sozusagen medial die Welt immer mehr zerfällt. Ich habe viele Sachen da gelernt, aber dass es so nicht funktioniert, das ist mir dabei klar geworden. Und das ist eine Sache, die mir auch heute als schwuler Mensch ganz, ganz wichtig ist. Dass man Minderheiten nicht zu einer Mehrheit zusammenbindet. Zu sagen, wir machen Leute, die dann richtig fast einen radikalen Ansatz haben, die Leute, die diese bürgerrechtlichen Geschichten gemacht haben, die auch ihre Brücken hatten nach Ost-Berlin, die Schwul-Lesbischen, diese Spinner von der Kulturredaktion, die Kurden, die Araber. Wer sich nur auf die Minderheiten stützt und meint, man schmiedet daraus eine Mehrheit zusammen, der hat verloren und deswegen hat der Radio 100 von Anfang an verloren. So funktioniert das nicht. Liste der Verbindlichkeiten der Radio 100 GmbH gegenüber ihren redaktionellen Mitarbeitern. Verli Susi, 7.282 DM. Asel Harald, 9.790 DM. Zweis Harun, 5.415 DM. Hack Wolfram, 1.252 DM. Schlender Kahler, 4.932 DM. Moritz Jürgen, 2.200 DM. Schwab Waltraud, 3.006 DM. Das konnte nicht funktionieren. Du kannst nicht ein im besten Sinne anarchisches Gebilde ohne Marketingstrategie, ohne Struktur, ohne Zielgruppendefinition machen und das werbefinanzieren. Das geht nicht. Das war von vornherein klar, das geht nicht. Ich habe dann später erst verstanden, wie Formatradio geht und warum man das so macht. Das konnten wir nicht. Das wollten wir ja auch nicht. Es hätte auf Spenden basieren sollen, es hätte niemals dazu verdonnert werden dürfen, Werbung zu machen. Das konnte nicht funktionieren. Krause, Anna Bianke, 13.050 DM. Paschke Thomas, 2.200 DM. Goblin Angela, 17.552 DM. Stolt Kerstin, 14.120 DM. Fabian Marion, 1.736 DM. Gunske Volker, 5.350 DM. Nicodemus Katja, 3.260 DM. Liveke Anke, 3.520 DM. Tente Nico, 4.495 DM. Es ist schade ein bisschen, dass das nicht weitergehen konnte. Ich habe meine Interpretation, warum das so ist, ob die der Geschichtsschreibung standhält, weiß ich nicht. Ich hatte schon den Eindruck, dass das mit dieser Finanzmissverständnis schwer zu tun hatte und dass man das hätte durchaus hinkriegen können, wenn man da freier gedacht hätte und weniger, sag ich jetzt mal, ideologisch da dran gegangen wäre, hätte man das Ding, glaube ich, länger laufen lassen können. Ich erinnere mich, dass es dieses Modell gab, dass man das splittet in 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht. Und das hätte ich super gefunden. Zu sagen, tagsüber verdienen wir Geld und nachts geben wir es aus. Lager Sven Otto, 4.715 DM. Heise Volker, 960 DM. Blitter Cordula, 6.693 DM. Warmann Sabine, 3.517 DM. Moring Ulf, 8.335 DM. Thiemeier Antje, 1.250 DM. Kai Manuela, 5.287 DM. Mensch, das wäre ja schön gewesen. Ja. Da habe ich mir ja ganz schön einen abmoderiert für so viel Geld. Ich habe eine so fotografische Erinnerung. Das ist ein Bild, wie ich mit einer Freundin aus der Redaktion im Kopp, ne, in der Besetzerkneipe am Tresen stehe und die hat mir schon wieder ein Bier ausgegeben. Und sie machte ihr Portemonnaie auf und hatte da einen 100-Markschein drin, weil sie hatte eine Kolumne bei SFB 2 und sie hatte Geld. Und das war wirklich der Punkt, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, ich brauche das auch. Das war auch, das denke ich, tatsächlich ein West-Berliner Projekt. Und mit dem Mauerfall war das nicht mehr zeitgemäß, glaube ich. Das hat man natürlich nicht gewusst, wie auch, aber das war dann eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass die Politiker das gar nicht lustig fanden. Deswegen wollten die ja diesen Privatfunk überhaupt haben, damit die nicht immer kritisiert werden und irgendwie angeflaumt werden. Diese ganze Doodle-Geschichten, da wird kein Politiker hinterfragt. Und dann kommen da so ein paar Hanseln und wollen da irgendwie das aufmischen, dass die garantiert kein Interesse daran hatten, das auch in irgendeiner Weise zu unterstützen, dass es bleibt, ist auch klar. Ja? Also es ist nicht so, dass die jetzt irgendwas gegen Radio 100 unternommen hätten. Das war ganz bestimmt mit Wohlwollen hingenommen, dass das dann so zerbröselt ist. Es ist nicht gestorben, es wurde umgebracht. Es war klassischer Mord und heimtückisch und hinterrücks, vorsätzlich und von langer Hand geplant. Ich bin sonst keine Anhängerin von Verschwörungstheorien, aber hier hatten wir es tatsächlich mit einer Verschwörung zu tun. Es gab diesen französischen Sender NRG, die auf legalem Wege niemals zu dieser Frequenz gekommen wären. Und die haben halt einige Leute aus dem Radio, allen vorneweg den Geschäftsführer, eingekauft, bequatscht, bestochen, erpresst, keine Ahnung, den Laden als pleite zu erklären, was er zu dem Zeitpunkt nach allen Informationen, die ich hatte, nicht war. Und dann wurde Konkurs angemeldet einerseits und sofort die Türen versperrt, unsere Sendungen abgedreht und einige wenige haben nahtlos für dieses neue Radio gearbeitet. Ich war eine von denen, die ausgesperrt im Treppenhaus in der Potsdamer Straße vor der Tür stand und sich von Wachschutz und Polizei da hat wegjagen lassen. Und so habe ich das Ende erlebt. Das war absolut traumatisch. Ich benutze das Wort einfach nicht. Scheitern. Also ich finde es viel besser, sich zu fragen, wie kann man verschwinden? Und es geht eigentlich darum, dass man das mit einer gewissen Scham macht. Obwohl es da natürlich auch um Sterben geht, um etwas, was zugemacht wird und was man dann selbst aufgebaut hat. Und ich sehe diese letzte Phase auch als eine notwendige Phase, wo man sehnt, dass man diese nächste Phase einer Verwandlung wieder eingeht. Also man kann auch sagen, ja, wie hat Radio 100 sich verwandelt in etwas anderes? Ich glaube, wir haben für unglaublich viele Leute wahnsinnig viel bedeutet. An Lebensgefühl, an Radikalität, an wir machen einfach mal. Eine Sache, die man so kein zweites Mal erlebt, habe ich mir damals auch extra gesagt. Daran musst du dich dein Leben lang erinnern. Das passiert dir kein zweites Mal mehr. Ich glaube, die Bedeutung war nicht so groß. Die war, glaube ich, groß für die, wie viel waren es, 300 Leute, die mitgemacht haben. War es wichtig? Es war wichtig, so ein Projekt zu machen, dass es das überhaupt mal gab. Ich weiß nicht, ob wir die Welt verändert haben, aber wir haben sicherlich als ganzes Konstrukt durchaus einen Einfluss gehabt in der Stadt, mit Sicherheit. Deswegen würde ich sagen, dass ja, das Konzeptuelle an diesen Radioprojekten auch immer das Interessanteste eigentlich ist und das eigentlich, was übrig bleibt. Das sind nicht die Sendungen, das wissen wir. Wir schicken die Sendungen nach anderen Planeten, nicht? Die sind jetzt auf Reise, das hoffe ich immer, so stelle ich mir immer das Radio vor. Wir sitzen hier und Leuten oder Wesen auf ganz anderen Planeten, die empfangen das irgendwann mal. Ja? Das ganze Chaos live. Radio 100. Zeitreise in die Gegenöffentlichkeit. Von Katharina Döbler und Annette Schäfer. Im Originalton Frank Holzkamp, Manuela Kai, Hans-Peter Kuhn, Gert Lohfink, Frank Seimis und Sabine Warmann. Sowie Inga Bruns, Angela Gobelin, Volker Gunske, Wolfram Haag, Hans Hütt, Bettina Kurt, Dirk Ludix, Katja Nikodemus, Carla Schlender, Werner Vogt und Annika Mauer. Dank an Johannes Schmölling und Michael Neuner. Ton und Technik Alexander Brennecke und Susanne Bayer. Regieassistenz Jürg Andreas Meister. Regie Stefanie Lasai. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017. Contact us. Kontakt, you've got a Kontakt.